Ich grüße euch, liebe Brüder und Schwestern, für unseren heutigen Vortrag. Wir beten Allah subhanahu wa ta'ala als Erstes, dass er unsere Sünden vergibt und dass er uns seine Barmherzigkeit schenkt und dass er uns immer auf dem geraden Weg recht leitet. Wir werden heute über ein Hadith sprechen von dem 16. Kapitel, den wir angefangen haben. Gebot zur Bewahrung des Sunna und ihrer Sitten. Ich lese inshallah den Hadith Nummer 164. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. جابر رضي الله عنه erzählt, dass der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم empfohlen hat, nach Beendigung der Mahlzeiten die Finger und die Teller abzulecken. Er fügte hinzu, ihr wisst nicht, in welchem Teil der Speise Segen steckt. Das ist bei Muslim. Eine andere Version bei Muslim lautet, wenn einem von euch ein bisschen auf dem Boden fehlt, soll er ihn aufheben, ihn von Staub etc. reinigen und ihn essen. Und ihn nicht dem Satan lassen. Auch sollte er seine Hände nicht mit einem Tuch abwischen, ohne die Speisereste von seinen Fingern abgeleckt zu haben, denn er weiß nicht, welcher Teil der Speise gesegnet ist. Eine weitere Version bei Muslim lautet, der Satan kommt zu euch bei allen Gelegenheiten. Sogar wenn ihr beim Essen seid und wenn jemand von euch ein bisschen verliert, soll er ihn aufheben, ihn von Staub reinigen, ihn essen und ihn nicht dem Satan lassen. Wir lesen inshallah ta'ala nochmal. Jabir radiallahu anhu erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam empfohlen hat, nach Beendigung der Mahlzeiten die Finger und die Teller abzulecken. Er fügte hinzu, ihr wisst nicht, in welchem Teil der Speise Segen steckt. Muslim. Eine andere Version bei Muslim lautet, wenn einem von euch ein bisschen auf den Boden fällt, soll er ihn aufheben, ihn von Staub reinigen und ihn essen und ihn nicht im Satan lassen. Auch sollte er seine Hände nicht mit einem Tuch abwischen, ohne die Speisereste von seinen Fingern abgeleckt zu haben. Denn er weiß nicht, welcher Teil der Speise gesegnet ist. Eine weitere Version bei Muslim lautet, der Satan kommt zu euch bei allen Gelegenheiten, sogar wenn ihr beim Essen seid. Und wenn jemand von euch ein bisschen verliert, soll er ihn aufheben, ihn von Staub reinigen, ihn essen und ihn nicht dem Satan lassen. Das sind ein paar Ahaditen, liebe Brüder und Schwestern, über das Benehmen beim Essen. Wie ein Muslim essen muss. Und Alhamdulillah, unsere Religion hat nichts gelassen, wo wir kein Wissen darüber haben. In jeden Gelegenheiten unseres Lebens und auch beim Essen. Und wir merken hier, dieser Krieg, den wir gegen den Satan erklärt haben damals, die gibt es in allen Gelegenheiten des Lebens. Du musst alles tun, was der Satan nicht mag. Du musst alles tun, was der Satan, der mit dir ist, hasst. Du musst das tun, was ihn schwach macht. Du musst alles tun, was den Shaitan schwächt. Das ist dein Krieg gegen den Shaitan. Auch im Essen. Auch im Essen kann der Shaitan von dir, von deinem Essen auch etwas haben? Ja. Wir haben gesunde, authentische Ahadithen, die uns deutlich sagen, dass der Shaitan sogar mit dem Mensch essen könnte. Er kann mit dir essen. In einem Hadith sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keiner darf mit seinem rechten, linken Hand essen. Aisha erzählt uns ein Hadith, derjenige, der mit der linken Hand isst, der Shaitan isst mit ihm. Also er isst mit dir. Wie? Danach frage ich nicht. Allahu A'lam. Das ist eine verborgene Welt. Aber die Information ist fest, er kann mit dir essen. Und dadurch wird er auch stark sein. Und deswegen, du schwächst ihn mit Allahs Erwähnung. Mit Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Und alle Sachen, wenn du schlafen gehst, dann auch Schlafsitten, das Benehmen beim Schlafen, wie du schläfst. Auch wenn du trinkst, wie du trinkst, wie du läufst, wie du redest, alles, da musst du vor deinen Augen haben, dass der Shaitan dich bei jeder Sache in die Irre bringt. Auch wenn der Ehemann mit seiner Frau im Ehebett schläft, da gibt es auch Schlafsitten oder das Benehmen dieses Schlafens. Damit der Shaitan auch nicht in dieser Gelegenheit anwesend wird. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns, wenn jemand mit seiner Ehefrau schläft, dann soll er Folgendes sagen. Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. O Allah, entferne von uns den Shaitan und entferne Shaitan von uns oder von dem, wovon du uns versorgt hast, das heißt von unseren Kindern. Wenn es in dieser Nacht geschieht, dass Allah für die beiden ein Kind schreit, dann ist dieses Kind von dem Shaitan geschützt. Immer, in sein ganzes Leben, ist er geschützt vom Shaitan. Ein Schutz, ein Antibiotika bei der Geburt schon. Ja, Shaitan kann gar nicht dieses Kind oder dieser Mensch irgendwann mal angreifen. Er ist geschützt. Ein Versprechen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch hier, in diesen Ahadithen, sehen wir ein paar Sachen, die viele Muslime leider nicht mehr bewahren. Und sie nehmen das nicht in Betracht, obwohl sie dabei dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgen werden. Und sie bekommen davon Hasanat. Dazu gehört La'qul Asabi'. Wenn man isst, egal was du gegessen hast, dass du deine Finger, bevor du deine Finger und deine Hände abwischst, dass du deine Finger ablegst. Das gehört zu Sünde. Das gehört zu Sünde. Und nicht nur, dass du auch Dela auch ablegst. Das gehört auch zu Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn beim Essen etwas gefallen ist, dann heb das auf und lass das nicht dem Satan. So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn du das liest, der Satan wird davon Nutzen nehmen, der wird das wegnehmen. In einer Weise, die Er ist, obwohl das Essen noch da ist, er hat schon davon genommen. Aber in einer Weise, die wir nicht kennen. Das ist eine verborgene Welt. Mohammed Sassim sagt uns, wenn etwas runterfällt, nimm das auf. Mach den Staub weg oder jede Sache, was da als Schaden ist, mach das weg und iss das mit Bismillah. Das sind Benehmen beim Essen. Und wir haben das letzte Mal auch erwähnt, dass man auch mit seiner rechten Hand essen muss. Und dass man Al-Basmala, Bismillah, sagt, Bismillah. Und von diesem Hadith wissen wir auch, dass im Essen Segen steckt. Was heißt dann Segen? Was verstehen wir darunter? Allah subhanahu wa ta'ala schreibt in dem Essen, in einem bestimmten Teil, in einer bestimmten Seite vom Essen, du weißt gar nicht wo, in diesem Teil gibt es Segen. Das heißt, volle Gesundheit für deinen Körper. Da gibt es Sachen, die deinen Körper nutzen, wodurch du gesund wirst und satt wirst, aber auch, wo dein Herz und dein Glaube auch gestärkt wird. Wie Allah. Aber es gibt es in bestimmten Teilen. Und wir wissen ja, wenn man jetzt ein Essen untersucht, da gibt es viele Stoffe drin. Wenn wir nur Stoffe zählen, da gibt es viele, hunderte Stoffe beim Essen. Aber auch in Sache von Segen. Allah subhanahu wa ta'ala macht mir Segen, da wo er will. Und deswegen sagt uns Mohammed Sass, leckt eure Finger ab. Man weiß nicht, wo der Segen steckt. Das heißt, es kann sein, dass die in deinem Finger stecken. Und heute gebe ich euch eine Information, die euch stärkt, uns alle Muslime. Mohammed sallallahu alaihi wasallam war vor 1400 Jahren auf dieser Erde. Wenn man seine Überlieferung liest, die mit der Wissenschaft heutzutage sehr gut übereinstimmt, dann sagen die Großwissenschaftler, Mohammed musste ein großer Mediziner sein. Mohammed musste ein großer Geolog gewesen sein. Aber auch hier gibt es ein Wunder des Propheten. Die Mediziner heutzutage in unserem Jahrhundert haben festgestellt, mit dem Versuch, sie haben festgestellt, dass die Finger Stoffe rauslassen, die gut beim Verdauen helfen. Die Finger lassen Stoffe raus, die beim Verdauen helfen, die gut sind für die Verdauungsmaschine. Ja? Mohammed sallallahu alaihi wasallam bekommt die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Al-Muhammad s.a.w. spricht nicht von seinem Gelust nur. Er spricht nicht von seinem Gelust, was einfach so kommt. Nein, nein, nein. Alles, was er spricht, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Das ist eine Eingebung von Allah, die ihm eingegeben wird. Eine Offenbarung und eine Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir brauchen das gar nicht, dass die Mediziner heutzutage zu uns kommen und uns sagen, hey, da gibt es Stoffe in eurem Finger, die bei der Verdauung helfen. Und dann machen wir das. Nein, nein. Wir Muslime, das betrachten wir gar nicht. Ob das festgestellt wurde, ob das gefunden wurde, uns interessiert das nicht. Es reicht uns die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er der Wahrhaftige ist, sallallahu alaihi wasallam. Von diesem Hadith müssen wir mehrere Nutzen rausnehmen. Eins, al-imtithal li amr an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dass ein Muslim dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gehorchen muss. Es gibt Leute, die sagen, oh, mir ist ein bisschen, naja, ekelhaft, Bruder. Oder es ist nicht höflich. Es ist nicht höflich. Oder, naja, wenn das und jenes. Und er beginnt zu reden. Hallo? Du bist Muslim. Das heißt, du gehst nicht wie du dir vorstellst oder wie die anderen das haben, gerne haben wollen, sondern wie dein Islam das haben will, wie Allah subhanahu wa ta'ala haben wird, dann leg deine Finger ab und fühl dich dabei gut, weil du die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgst. Wir machen das. Manche sagen, ja, das ist ein bisschen unhöflich, wenn man von einem Teller isst. Ja? Wir essen alle von einem Teller und alle Hände zusammen von einem Teller und dann kommt man, macht man, legt man seine Finger und danach zurück und so. Ich sage, hallo. Der Islam hat uns alles gegeben, was uns nutzt und was uns die Gesundheit gibt und was höflich ist, bevor die Menschen diese Höflichkeitsformen gefunden haben. Ja? Deswegen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das gesagt, wir sagen, wir machen das. Und wenn du mit Hand isst, dann leg deine Finger ab, aber auch den Teller. Es gibt auch einen anderen Hadith. Wie authentisch ist das, Allah alam, aber es ist in der Riyad al-Salihin. Und ich gehe davon, dass das authentisch ist. Das ist als bei Sitten, bei Esssitten. إِنَّ الْإِنَاءَ يَسْتَغْفِرُ لِلَعِقِهِ. Der Teller bietet Allah um Vergebung für denjenigen, der ihn ableckt. Das ist ein Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, إِنْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. Es steht im Koran. Jede Sache, die Allah erschaffen hat auf dieser Welt, lobpreist Allah in einer Weise, die ihr nicht kennt und nicht begreift. Die Steine lobpreisen Allah. Die Tiere lobpreisen Allah. Die Bäume lobpreisen Allah. Ash-shamsu wash-shajaru yasjudan. Die Sonne und die Bäume werfen sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala in einer Weise, die wir nicht kennen. Auch der Teller. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass der Teller Allah um Vergebung bittet für denjenigen, der ihn ablegt. Wisst du das nicht gerne? Ja? Und deswegen, das sind Sachen, wo es immer Lohn gibt. Und es interessiert uns nicht nur den Lohn. Es interessiert uns, dass wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahren und folgen. Oder wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebst, alles, was du findest, was du hörst über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er mag das gerne. Oder er befiehlt dich schnell und verzögere nicht. Sonst ist deine Liebe nicht hundertprozentig. Die zweite Lehre, die man lernen muss. Diese Bescheidenheit zu lernen. Ja, wenn man seine Finger leckt und auch den Teller, das ist eine Weise oder eine Sache, die dir Bescheidenheit lehrt. Dass du ein Mensch bist, der nicht hochmütig ist, nicht überheblich vor den anderen ist. Ja, genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er konnte die ganze Welt besitzen. Aber er war bescheiden. Bescheiden. Egal wie du bist. Wenn du das tust, ob du ein König bist oder ein Präsident in einem Land und du legst deinen Finger ab und den Teller, das lehrt dir Bescheidenheit. Bescheiden zu sein. Ansonsten guckt mal die Leute, die überheblich sind. Wenn du nur erzählst oder wenn er nur sieht, wenn jemand ableckt und so, dann beginnen sie schlecht zu sprechen oder sowas und schlimme Sachen zu erzählen. Und niemals, am Gegenteil, solche Leute lassen vieles vom Essen übrig. Und und manchmal schmeißen das Essen weg in Müll. Ja, das sind die Folgen für denjenigen, der die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht folgt. 3. Wenn du diese Sunna befolgst, dass dieses bisschen nicht auf der Erde lest, der runtergefallen ist, dass du dafür den Shaitan verpasst, diese Sache durch dein Befolgen des Sunna. Das heißt, deine Befolgen des Sunna hat das verursacht, dass der Shaitan geschwächt wird und dass er nicht davon ist. Viertens, man darf nicht, das ist wichtig, man darf nicht etwas essen, was ihn schädigt. Woher haben wir das? Von diesem Hadith. Man darf nicht etwas essen, wo es einen Schaden gibt, was ihm schädigt. Woher haben wir das vom Hadith? Da steht doch, wenn man es aufhebt, man soll den Schaden wegmachen. Sehr gut. Wenn du das aufhebst, dann musst du den Schaden wegmachen und reinigen. Das heißt, man darf, ein Muslim darf niemals etwas nehmen und essen, wo es Schaden gibt. Wie mag es sein mit denjenigen, die Gift nehmen, Haschisch oder Rauchen? Ha? Du darfst das nicht. Guck mal beim Essen und er hat dir gesagt, du musst den Schaden wegmachen. Wie mag es sein mit schlechten Sachen, die uns krank machen? Aber auch, man muss aufpassen, auch in der Religion. Wenn du zum Beispiel Fisch isst, da gibt es diese Gräten, ja? Ja, dass man auch aufpasst, dass man sich selber nicht schädigt. Das gehört auch dazu, den Schaden wegzumachen. Fünftens, diese medizinischen Nutzen, die man von dem Hadith bekommen hat, die Wissenschaftler heutzutage festgestellt haben. Sechstens, Al-Baraka. Du erreichst Al-Baraka. Den Segen, womit du gesund wirst und womit du auch, inshallah ta'ala, den Glauben stärkst. Al-Baraka, wo Allahs Segen steckt, dass du das unbedingt erreichst mit dieser Handlung. Siebtens ist Shayatin. Die Shayatin essen und trinken auch von unseren Essern. Sie essen auch unsere Ernährung und auch unsere Getränke können sie auch davon nehmen. Das ist eine Information, die wir haben, aber die Weise wissen wir nicht. Achtens, der Shaitan kommt zu den Gläubigen, zu dem Mensch in allen Gelegenheiten. Du musst das wissen. Er will immer dich stören und dich in die Irre bringen. Dann darfst du ihm keine Tür lassen. Und deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Satan kommt zu euch bei allen Gelegenheiten. Sogar wenn ihr beim Essen seid, auch in solchem Niveau. Ja, der Shaitan lässt dich nicht. Deswegen Imam Ahmad, er kommt auch, wenn du beim Sterben bist. Wenn niemand sterben will, du bist Muslim, dann kommt der Shaitan. Das kann sein, das heißt nicht, dass sowas gibt, aber es kann sein. Sowas ist passiert, aber es kann sein. Der kommt und sagt dir, hey, du willst sterben. Der Islam ist nicht die wahre Religion. Nimm das Christentum. Nimm das und nimm das. Und er kommt, vielleicht kann er in ein Bild, in eine Gestalt kommen von einer geliebten Person. Mutter, die gestorben ist. Vater, die gestorben ist. Kommt, hey, mein Sohn, oh, mein Junge. Ich bin vor dir von dieser Welt weggegangen. Und ich sage dir, was auf dich kommt. Verlasse den Islam. Oder solche ähnlichen Sachen. Der Shaitan kommt in jede Gelegenheit. Al-Imam Ahmad, und wir wissen und wir kennen, wer Imam Ahmad ist, von der Rechtsschule, Al-Hanabila, Ahmad ibn Hanbal. Beim Sterben hat ihn sein Sohn gehört. Er war bewusstlos. Und wenn er kommt, er ist wieder wach. Und er geht wieder bewusstlos und er sagt, nein, noch nicht. Sein Sohn sagt ihm, ja, oh Vater, sag la ilaha illallah. Er sagt ihm, noch nicht, noch nicht, nein, noch nicht. La, laysa ba'd, laysa ba'd. Und dann bleibt er bewusstlos und dann nochmal, sag la ilaha illallah. Er sagt, nein, laysa ba'd, noch nicht, noch nicht. Der Sohn hat sich gewundert. Als er wieder bewusst war, hat er ihn gefragt, oh Vater, ich sage dir, sag la ilaha illallah und du sagst noch nicht. Was ist mit dir los? Er sagt ihm, nein, ich habe mit dir nicht gesprochen. Der Shaitan kam zu mir in einem Gestalt. Er sah ihn vor dem Sterben. Er sagte mir, oh Imam, ich habe dich verpasst. Du bist mir von den Händen weggegangen. Ich konnte dich nicht gewinnen. Jetzt erreichst du deine letzte Station auf dieser Erde, ohne dass ich dich gewonnen hätte. Was beabsichtigt der Shaitan damit? Er will ihm seine Hochmut und Stolz geben. Oh ja, ich habe dich gewonnen. Und Stolz ist nicht gut im Islam. Was sagt der Imam? Nein, noch nicht. Noch nicht. Erst wenn die Seele rausgeht, wenn die Seele zu Allah Ta'ala hochgeht, dann erst bin ich davon gerettet. Und neunte Faida und Nutzen, was wir nehmen, Tafsir Mabda Ada und Shaitan. Wir gucken, wie die Religion das befestigt in unseren Köpfen, die Feindschaft zum Shaitan. Allah Ta'ala sagt uns im Koran, Inna Shaitan lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Der Satan ist euch ein deutlicher Feind. Dann nimmt ihn als Feind. Und deswegen, mit diesem Hadith, wissen wir, wie der Islam dafür viele Ahadithen gibt, die uns gegen den Shaitan Wege zeigen. Es gibt eine andere Hadith. Das sind die neun Nutzen, die wir, inshallah ta'ala, von diesem Hadith nehmen. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاع برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه ابن عباس رضي الله عنه überliefert eines Tages erhob sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, um uns eine Predigt zu halten und sagte, O ihr Leute, ihr werdet vor Allah versammelt werden, barfuß, nackt und unbeschnitten. An dem Tage, an dem wir den Himmel wie eine Schrittrolle zusammenrollen, da werden wir, so wie wir die erste Schöpfung anfangs hervorgebracht haben, sie wieder erstehen lassen. Dies ist für uns ein bindendes Versprechen. Wir werden es wahrlich erfüllen. Surah 21, 104. Das hat Muhammad s.a.w. gelesen. Dann fuhr der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fort. Wahrlich, der Erste, der am Tag des Gerichts bekleidet wird, ist der Prophet Abraham sallallahu alaihi wasallam. Und einige aus der Mitte meiner Gefolgsleute werden auf die linke Seite gebracht werden. Dann werde ich sagen, O Allah, sie sind meine Gefährten. Und mir wird gesagt werden, du weißt nicht, welche Neuerungen sie nach dir verübten. Und dann will ich wiederholen, wie ein frommer Diener, wie der fromme Diener, niemals habe ich zu ihnen etwas gesagt, außer was du mir zu sagen geboten hast. Betet Allah meinen Herrn und euren Herrn an. Ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen weilte. Als du mich jedoch abgerufen hast, warst du der Wächter über sie. Und du bist Zeuge über alle Dinge. Wenn du sie bestrafen willst, so sind sie wahrlich deine Diener. Und wenn du ihnen verzeihst, so wirst du wahrlich der Allmächtige, der Weise. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fuhr fort, es wird mir gesagt werden, sie sind von dir abtrünnig geworden, seitdem du sie verlassen hast. Al-Bukhari Muslim. Das ist ein Hadith. Was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat, was am Tag der Auferstehung passiert wird. Die Leute werden am Tag der Auferstehung barfuß, nackt und unbeschnitten auferstanden. Vor Allah subhanahu wa ta'ala. Sie werden alle versammelt werden und kein Teil fehlt von dir. Wenn dein Finger irgendwo abgeschnitten wurde, auf Arbeit oder in einem Unfall, das kommt auch zurück. Auch diejenigen, die beschnitten sind, auch dieses Stück Haut kommt zurück. Allah subhanahu wa ta'ala bringt die Schöpfung wieder zurück, wie er das am Anfang gemacht hat. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Erste, der am Tag der Auferstehung bekleidet wird, wer? Abraham. Ibrahim alaihi salam. Die Gelehrten des Islams sagen, weil er entkleidet wurde, als er ins Feuer geworfen wurde, vor allen Menschen. Er wurde entkleidet und er hat das für Allah gemacht, für Allahs Wohlgefallen. Als Belohnung, er ist der Erste, der am Tag der Auferstehung bekleidet wird. Und dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf einmal werden mir Leute gezeigt auf der linken Seite. Was heißt denn linke Seite? Die bestrafenden Leute, die bestraft werden. Ich sehe sie, ich erkenne sie. Subhanallah, wie erkennt er seine Gefährten? Wie erkennt er seine Gefolgsleute? Es gibt in einem anderen Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, ja Rasulallah, wie erkennst du deine Umma? Wie erkennst du deine Nation? Am Tag der Auferstehung, wo Millionen Leute da sind, wie erkennst du, dass da ein Muslim war? Er sagt, mit dem Zeichen von Wudu im Gesicht und in deinen Händen bis zum Ellenbogen. Da ist weiß, das leuchtet. Egal, ob du Sünder warst oder guter Mann, das leuchtet, wenn du betend warst. Ja, und für diejenigen, die nicht beten, was ist mit ihnen? Was ist mit ihnen? Sie sind nicht zu erkennen. Darüber spricht man gar nicht. Über sie spricht man gar nicht. Sie sind mit anderen, wal'iyadu billah. Aber die Sünder oder diejenigen, die in die Hölle gebracht werden, obwohl sie Muslime waren. Es gibt Muslime, die zur Hölle gehen. Aufgrund, weil sie Neuerungen in dieser Religion erfunden haben. Dafür kommen wir, inshallah ta'ala, warum dieser Hadith ganz besonders in diesem Kapitel erwähnt wurde. Muhammad sallallahu alaihi wasallam erkennt sie. Er sagt, ja, Ashabi, meine Gefährten. Was ist damit gemeint? Meine Gefährten, das heißt, meine Leute, das sind sind doch meine Ashabi, nicht Ashabu Musa. Das sind nicht von Moses oder von Ibrahim. Das sind meine Gefährten, meine Gefolgsleute. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, da wird zu ihm gesagt, nein, du weißt nicht, was sie nach dir getan haben. Sie haben die Religion verlassen. In einem anderen Hadith sagt, إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ. Du weißt nicht, was sie nach dir neu gemacht haben. Deswegen sagt der Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi. Er sagt, jeder, der die Religion, den Islam verlassen hat, nachdem er Muslim ist, jeder, der die Religion verlassen hat, oder jeder, der in dieser Religion Neuerungen erfunden hat, und jeder Neuerungen erfunden hat, was keine Erlaubnis von Allah gibt, wofür keine Erlaubnis von Allah gibt, er ist von Matrudin, von denjenigen, die von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wegentfernt werden. Passt auf, die Sunna zu bewahren und keine Neuerung in Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu erfinden. Und dann sagt er, وَأَشَدُّهُمْ طَرْضًا, und der am meisten wegentfernt wird, wer? مَنْ خَالَفَ جَدَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَفَارَقَ سَبِيلَهُمْ. Das ist derjenige, der die Gruppe der Muslime verlassen hat und sich ausgeschlossen hat und getrennt hat von der Gruppe der Muslime. So viele Muslime trennen sich und gehen. Und sie bleiben nicht unter den Muslimen. Oder sie bilden Gruppen und Sekten und sie trennen sich von dem muslimischen Körper. Ha? Wie Al-Khawarij, Al-Rawafid, die Schiiten, Al-Mu'tazila und andere Gruppierungen. Sie haben sich von der Nation des Propheten gruppiert in eine Gruppe und sie lassen die Muslimen, sie lassen die Gruppe, die Hauptgruppe der Muslimen. Dass diese Leute werden von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wegentfernt. Von wo werden sie wegentfernt? Von seinem Haub, von seinem See. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen See extra für ihn. Weiß wie Schnee, süß mehr als Honig. Derjenige, der davon trinkt, am Tag der Versammlung, da wo man durstig ist, niemals wird er Durst erleiden. Niemals. Am Tag der Versammlung, bis er das Paradies, dann ins Paradies eintritt. Diese Leute, die nicht des Sunna des Propheten gefolgt sind und die Neuerungen gemacht haben, sie werden von diesem See weg entfernt. Aufgrund der Zeit werde ich inshallah ta'ala diesen Unterricht heute zuschließen, aber indem ich euch heute eine Neuerung erwähne, die heutzutage von den Muslimen auch erfunden wurde. Und das ist die Gelegenheit dafür, dass ich euch davon warne und dass ich euch einen Brief vom Koran und von Sunna gebe. Von Allah subhanahu wa ta'ala, jeder hat das gehört. Sogenannte Muttertag. Muttertag. Diese erfundene Fest oder Feiertag unter den Muslimen ist aus mehreren Gründen abgelehnt. Erstmal, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Islam kam, die Leute in Jahiliyyah, in Unwissenheitszeit, hatten zwei Tage im Jahr, die sie gefeiert haben. Dieser Hadith steht in Bukhari und Muslim. Zwei Tage im Jahr. Als der Islam kam, hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, لَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُمَا عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى. Er sagt, Allah hat euch statt diesen zwei Tagen was Besseres gegeben, wo ihr euch freut und wie ihr euch zusammentrifft und Geschenke und jenes und das, das sind Eid al-Fitr. Ha? Das, was nach Ramadan kommt, diese Fest, wa Eid al-Adha, Schlachtefest. Das sind die zwei Feste im Islam und ein drittes Fest wäre es, jede Woche haben wir ein Fest, das ist Freitag. Eid al-Muslimin. Das ist wie ein Fest. Deswegen jeder Mu'min muss sich an diesem Tag erstmal sich waschen, sich reinigen, Parfüm nehmen und schöne neue Kleidung, gewaschene Kleidung anziehen und zur Moschee gehen. Nicht wie manche, die kommen mit Pyjama zur Moschee. Guckt mal, wenn die Sunna vom Leben weggeht. Mehrmals in Marokko oder hier auch, mehrmals sehe ich das. Du kommst in der Moschee, der kommt mit Schlaffokia, also dieser Schlafanzug. Und ungepflegt. Ja? Und er gilt noch. Ich sage subhanallah, wenn man sich von Sunna entfernt, das sind die Folgen. Das sind die drei Feste. Es gibt kein anderer. Kein anderer. Derjenige, der ein Fest zu diesen Menschen, zu den Muslimen erfindet, der ist ein Erfinder. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt uns im Hadith, im Bukhari und Muslim, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضُبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ وَمَنْ Ein Hadith im Bukhari und Muslim. Er sagt, ihr werdet diese Umma, diese Nation, ihr werdet das Gleiche tun, wie die Völker vor euch. Ihr werdet sie nachmachen. Schibbe bis Schibbe. Wie Handspalte mit Handspalte. So wie ein Maß. Ganz genau. Und Ellenbögen oder ein Meter nach einem Meter. Ihr werdet das Gleiche tun. Ihr werdet die Völker, die anderen Völker folgen. Diese Nation wird das tun. Sie haben gesagt, wie meinst du? Die Juden und die Christen? Wie werden wir die Juden und die Christen machen? Er sagt, Mann, und wer sonst? Wer sonst auf dieser Erde? Muhammad Sassim sagt noch dazu, auch wenn sie schon ein Dopp, kennt ihr Dopp? Ein Dopp, das ist ein Tier, der wie ein Timsah, wie ist Timsah? Krokodil. Wie Krokodil, aber so klein ist in der Wüste. Eidechs, ja. Wenn er in sein Grabberg oder in seine Loch reingeht, wenn sie in einem Loch gehen, dann werdet ihr auch ihnen folgen. Ein Loch eines Dops von diesem Tier, was wir erwähnt haben. Stellt euch mal vor, bis zu diesem Niveau. Heutzutage haben wir das wirklich gesehen. Jetzt, viele Muslime ziehen sich ganz genau wie die Nicht-Muslime. Frisur, ganz anders. Jeans, ganz anders. Alle Kleidungen, wenn sie von ihrem Jeans abschneiden und die Knie durchsichtig lassen oder sichtlich lassen, dann machen sie das Gleiche. Und demnächst, wenn sie auch im Hinter ein Loch machen, dann werden die Muslime das Gleiche machen. Das hat Mohammed Sassen gesagt. Ihr guckt, jede Mode, die rauskommt, egal wo sie schneiden am Schulter, am Schenkel oder unten, dann schneiden die Muslime auch. Eine Frisur, hier gibt es keine Haare, hier keine Haare, oben gibt es Haare, machen sie auch. Alles Mögliche wird gemacht, auch die Frauen. Das ist ein Zeichen für diejenigen, die sich von der Sunna sich entfernen, sie werden vor dem See des Propheten sallallahu alaihi wasallam wegentfernt. Und sie kriegen kein Schluck Wasser davon. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, suhkan, suhkan, zunichte sollt ihr gehen, zunichte sollt ihr gehen. Das ist Nummer zwei. Nummer drei. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa. Derjenige, der in unserer Sache etwas Neues erfindet, neu macht für die Menschen, es ist abzulehnen. Was ist mit diesem Muttertag? Ihr müsst wissen erstmal die Geschichte. Vor Christus kam, Jesus Christus, also Isa a.s., bevor Isa a.s. kam, 250 Jahre, war dieser Feiertag oder dieser Fest für Mutter ein Gottvater und Gottmutter. Die Gottmutter damals hat einen Tag. Der heißt, es gibt einen Namen dafür. Jurenks oder so ähnliches. Und es gibt für Vatertag, Vatergott. Damals ehren die Leute solche Vatergott und Muttergott. Und als Jesus sallallahu alaihi wasallam kam, haben die Christen für Maria diesen Tag genommen. Und dann ist das so geblieben bis 1906 in den USA. Ist dieser Fest als offizieller Fest in den USA eingetragen. Dass die Mutter einen Tag für sich hat, wo die Kinder in ihr Geschenke geben und jenes und das. Bei den Arabern oder bei den Muslimen hat das angefangen in Ägypten. Wann? Jahre 1956. Von zwei Schriftstellern, einer heißt Mohammed Amin aus Mustafa Amin, zwei Schriftsteller. Und sie haben das nachgemacht. Und dann haben sie die Menschen für diesen Fest zusammengebracht, bis heutzutage der Muslim ein Gefühl bekommt, wenn er nicht zu seiner Mutter an dem Tag geht, dann ist er ein Sünder. Dann hat er was Schlechtes getan. Die Sache ist mit Sünde geworden, verbunden oder mit schlechtes Gewissen. Wir sagen Ihnen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so viel für die Mutter gesagt, für die Rechte der Mutter. Er hat das nicht vergessen, noch ein Recht vergessen, was heutzutage erst erfunden wird. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam musste das normalerweise sagen. Aber er hat es vergessen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, Ja Rasulallah, man ahakku nasi bi husni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Qala thumma man? Qala abuk thumma al-aqrab fal-aqrab. Ein Mann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, wem gegenüber soll ich am besten gütig sein? Er sagt, deine Mutter. Er sagt ihm, und dann deine Mutter. Dann sagt ihm, und dann? Er sagt ihm, und dann deine Mutter. Dann sagt er ihm, und dann sagt er ihm, dein Vater und danach der nächste Verwandte. Hä? Das sind, die haben drei Rechte bekommen, wie die Gelehrten sagen. Drei Rechte bekommen als der Vater. Warum? Schwangerschaft, Geburt und Milch. Das sind drei Sachen, die der Ehemann nicht hat. Und bei der vierten Sache, Erziehung, sind sie gleich. Sind sie gleich. Deswegen hat sie dreifache und danach die vierte genauso wie der Vater. Guckt mal, was der Islam sagt. Allah Ta'ala sagt, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Und wir haben den Mensch befohlen, gegenüber seinen Eltern gütig zu sein. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Wenn sie den Alter erreichen, dann sag ihnen nicht Uff und sprich mit der besten Weise mit ihnen. Das ist der Islam. Sie wollen, dass wir einen Tag für die Mutter geben. Du musst jeden Tag gütig zu deiner Mutter sein. Jeden Tag, nicht einen Tag. Deswegen warten die Mütter hier im Westen, wo wir leben. Ja, nur gestern war ich meine Schwiegereltern besuchen gegangen. Und sie sind außerhalb Berlin in einem Kur. Und ihr wisst ja, das ist wie ein Hotel. Da gibt es viele Leute, auch ältere Leute. Und da haben wir gehört, sagt mir meine Schwiegermutter, heute alle erzählen. Sagen, wir gucken mal, ob meine Kinder morgen zu mir kommen. Alle warten darauf. Stellt euch mal vor, wenn das Kind nicht kommt. Das Herzen der Mutter wird geschädigt. Ja? Und auch das Kind selber. Alle warten darauf. Sie haben einen Tag im Jahr. Deine Mutter und dein Vater muss jeden Tag Zeit haben von dir. Und dass du dich um sie kümmerst. Und deswegen dürfen wir Muslime nicht diesen Tag feiern oder mitfeiern, weil das nicht zu unserer Religion gehört und nicht zu unserer Feste gehört. Es ist abzulehnen, abzulehnen. Machen wir es nicht. Und wenn Sie meinen, ihr achtet nicht die Mutter, dann sind Sie unwissend. Dann wissen Sie gar nicht über uns Bescheid, was die Mutter bei uns ist. Die Mutter kommt gleich in der Stufe nach Allah und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In dieser Stufe hat die Mutter. Und deswegen, auch wenn die Mutter Kafira ist, nicht Muslima, Glaubensverweigerer, du musst gütig sein gegenüber. Und du musst dich um sie kümmern. Und du musst sie besuchen. Und du musst gütig sein. Wie mag es denn, wenn sie noch Muslima ist? Das ist das Gleiche. Die Rechte bleiben die Rechte. Und deswegen, barakallahu fikum, hört nicht, sage ich mal, von den Leuten, die sagen, ach, es ist kein Problem und die Sache ist ja, nein. Feste im Islam sind das, die Muhammad s.a.w. uns gezeigt hat, nicht mehr, nicht weniger. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruh. Und nicht begreift. Die Steine lobpreisen Allah. Die Tiere lobpreisen Allah. Die Bäume lobpreisen Allah. Ash-shamsu wash-shajaru yasjudan. Die Sonne und die Bäume werfen sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala. In einer Weise, die wir nicht kennen. Auch der Täler. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass der Triller Allah um Vergebung bittet für denjenigen, der ihn ablegt. Wisst du das nicht gerne? Hä? Und deswegen, das sind Sachen, wo es immer Lohn gibt. Und es interessiert uns nicht nur den Lohn. Es interessiert uns, dass wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bewahren und folgen. Oder, wenn du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liebst, alles, wo du, was du findest, was du hörst über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er mag das gerne oder er befiehlt dich schnell und verzögere nicht. Sonst ist deine Liebe nicht hundertprozentig. Die zweite Lehre, die man lernen muss, At-Tawadhu, diese Bescheidenheit zu lernen. Ja, wenn man seine Finger leckt und auch den Dela. Das ist eine Weise oder eine Sache, die dir Bescheidenheit lehrt. Dass du ein Mensch bist, der nicht hochmütig ist. Nicht überheblich vor den anderen ist. Ja, genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er konnte die ganze Welt besitzen. Aber er war bescheiden. Bescheiden. Egal wie du bist. Wenn du das tust, ob du ein König bist, oder ein Präsident in einem Land und du legst deinen Finger ab und den Teller, das lehrt dir Bescheidenheit. Bescheiden zu sein. Ansonsten guckt man die Leute, die überheblich sind. Wenn du nur erzählst oder wenn er nur sieht, wenn jemand ableckt und so, dann beginnen sie schlecht zu sprechen oder sowas und schlimme Sachen zu erzählen. Und niemals am Gegenteil, solche Leute lassen vieles vom Essen übrig. Und manchmal schmeißen das Essen weg im Müll. Ja, das sind die Folgen für denjenigen, der die Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht folgt. Drei. Wenn du diese Sünde befolgst,